Kapitel 20. Satan dringt nicht in deinen Körper ein. Eine Aussage, die ich oft gehört habe, wenn Christen krank sind, lautet in etwa so: Satan ist einfach unerlaubt in meinen Körper eingedrungen und ich wende jetzt meine Autorität über ihn an. Es ist ein weit verbreiteter Glaube, dass Satan sich unbefugt Zutritt zu unserem Körper verschafft hat, wenn Krankheiten und Gebrechen auftreten. Aber was bedeutet unerlaubtes Eindringen wirklich? Es bedeutet einfach, dass man das Grundstück eines anderen ohne dessen Erlaubnis betritt. Meine Frage lautet also: Ist es möglich, dass Satan unerlaubt in dein Leben eindringt? Die Antwort ist ganz einfach: Auf keinen Fall. Gehen wir zurück in den Garten Eden und schauen wir uns das allererste Auftreten Satans an. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott, der Herr, geschaffen hatte. Sie fragte die Frau: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Doch, natürlich dürfen wir die Früchte hier im Garten essen, erwiderte die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte hat Gott gesagt: Esst seine Früchte nicht und berührt ihn auch nicht, sonst müsst ihr sterben. Doch die Schlange widersprach: Nein, ihr werdet nicht sterben, sondern Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, dann werdet ihr sein wie Gott und selbst wissen, was gut und was böse ist. Die Frau betrachtete den Baum. Seine Früchte schienen schmackhaft. Er war eine Augenweide, und es war verlockend, dass er klug machen sollte. Schließlich pflückte sie eine Frucht und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon, und er aß ebenso, 1 Mose 3, 1 bis 6. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich die Dinge sehr schwarz und weiß sehe. Ich glaube, dass es wichtig ist, einfach und direkt zu sein. Deshalb möchte ich dich fragen: Kannst du mir bitte zeigen, wann Satan unerlaubt in Eva eingedrungen ist? Hat Satan Eva gezwungen, etwas zu tun? Hat er sie zur Sünde gezwungen? Hat er sie gezwungen, von dem Baum zu essen? Nein. Warum? Weil er keine Macht über sie hatte, etwas zu tun. Ich möchte, dass du dir das merkst. Satan hatte keine Kontrolle über sie, weil Eva gerecht war. Diese Versuchung fand statt, bevor die Sünde in die Welt kam, deshalb hatte Eva den Stand einer Gerechten vor Gott und war genau wie Gott, siehe 1 Mose 1, 28. Satan konnte Eva nicht zwingen, etwas zu tun, deshalb musste er sie in Versuchung führen. Wegen der Sünde wurde jeder, der nach Adam und Eva geboren wurde, in die Sünde und den Einflussbereich des Todes hineingeboren. Satan konnte mit den Menschen, die keinen Bund mit Gott hatten, machen, was er wollte. Satan war der Herr, und die Menschen waren seine Sklaven. Du siehst das bei Sündern und besonders bei denen, die von Dämonen besessen sind. Satan führt sie nicht in Versuchung, er überwältigt sie einfach. Warum? Sie sind Sklaven der Sünde. Bei dem nächsten Gerechten in der Bibel ist das jedoch nicht der Fall, Jesus. Als Jesus 40 Tage lang in der Wüste war, kam Satan, um Jesus zu versuchen. Daraufhin wurde Jesus vom Geist in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel geprüft zu werden. 40 Tage und 40 Nächte fastete er, danach litt er Hunger. Da kam der Versucher herbei und sagte ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, sag, dass diese Steine Brote werden. Er antwortete: Es steht geschrieben, nicht nur vom Brot soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Danach nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt. Und er stellte ihn auf die Zinne des Heiligtums und sagte ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, wirf dich hinunter. Es steht doch geschrieben, seinen Engeln erteilt er Weisung über dich, auf Händen sollen sie dich tragen, damit du deinen Fuß an keinen Stein stößt. Jesus antwortete ihm: Andererseits steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Wieder nahm ihn der Teufel mit, auf einen sehr hohen Berg. Und er zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagte ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du dich zu Boden wirfst und mich anbittest. Darauf erwiderte Jesus: Geh weg, Satan. Es steht doch geschrieben, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Daraufhin verließ ihn der Teufel, und dann kamen Engel zu ihm und bewirteten ihn, Matthäus 4, 1 bis 11. Daraus ergibt sich eine Frage: Wo ist Satan unrechtmäßig in Jesus eingedrungen? Ich warte auf deine Antwort. Ja, das stimmt. Satan konnte Jesus nicht zwingen, etwas zu tun. Wenn Satan einfach eindringen und ohne unsere Erlaubnis tun kann, was er will, warum hat er Jesus dann nicht dazu gebracht, die Steine in Brot zu verwandeln? Warum hat Satan Jesus nicht einfach vom Tempel gestoßen? Warum hat Satan Jesus nicht gezwungen, ihn zu beten? Gehen wir noch einen Schritt weiter, warum hat Satan Jesus nicht einfach auf der Stelle getötet, wenn er tun konnte, was er wollte? Warum ist Satan nicht in Jesu Körper eingedrungen und hat ihn krank gemacht? Die Antwort ist immer noch dieselbe wie bei Eva: Satan kann sich nicht an einem gerechten Menschen vergreifen. Gerechte Menschen sind Herren über Satan, er kann nicht tun, was er will, weil er unsere Erlaubnis haben muss. An dieser Stelle werden die Leute religiös und sagen: Na ja, das war eben Jesus nun. Erstens, was ist mit Adam und Eva? Zweitens, wenn du den Standpunkt vertrittst, dass Satan Jesus nichts antun konnte, weil er Jesus war, das ist für mich in Ordnung. Denn wenn wir anfangen, uns mit Jesus zu identifizieren, versetzt uns das in die gleiche Lage, in der Satan ohne deine Erlaubnis auch dir nichts antun kann. Deshalb wird Satan im Neuen Testament als Lügner, es Johannes 8, 44, Verführer, siehe Offenbarung 12, 9, und Versucher, siehe Matthäus 4, 3, bezeichnet. Alles, was Satan einem Gläubigen antun kann, ist, ihm Gedanken, Ideen und Vorschläge einzuflüstern. Wir sehen das in der Geschichte mit Petrus, Hananias und Sapphira. Auch ein Mann mit Namen Hananias verkaufte ein Grundstück, zusammen mit seiner Frau Sapphira. Und er tat von dem Geld etwas für sich selbst beiseite, auch seine Frau war sich dessen bewusst, brachte einen Teil und legte ihn den Gesandten vor die Füße. Petrus sagte aber: Hananias, womit hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Geld für das Stück Land etwas für dich selbst beiseite getan hast? Hätte es nicht einfach in deinem Besitz bleiben können? Auch als es verkauft war es in deiner Macht. Warum hast du dir nur in deinem Herzen diese Sache vorgenommen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott, Apostelgeschichte 5, 1-4. Hananias und Sapphira waren Christen, gerechte, mit Christus vereinte Menschen, aber sie haben die Leute in der Gemeinde in Bezug auf ihre Spende schlichtweg belogen. Ist dir aufgefallen, dass es nicht Satan war, der sie zum Lügen gebracht hat? Alles, was dieser tun konnte, war, ihnen jene Gedanken, Ideen und Vorschläge zu unterbreiten und sie dann sich selbst besiegen zu lassen. Beachte, dass Petrus sagte: Warum habt ihr das in eurem Herzen erdacht? Das Wort Herz ist im Griechischen das Wort Kardia, was so viel bedeutet wie die Seele bzw. der Sinn, die Quelle und der Sitz der Gedanken, Leidenschaften, Wünsche, Begierden, Zuneigungen, Absichten und Bestrebungen, der Verstand, die Fähigkeit und der Sitz der Intelligenz. Satan brachte eine Versuchung, und als sie in der Vorstellung der Menschen verweilte, verwandelte sie sich, genau wie bei Eva, in konkretes Verhalten. Warum ließen sich Eva, Hananias und Sapphira beeinflussen, nicht aber Jesus? Sie waren alle gerecht. Hananias und Sapphira waren die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Warum haben sie gesündigt und Jesus nicht? Nicht, weil Satan sie zu irgendetwas gezwungen hat, sondern weil Jesus die Entscheidung getroffen hat, diese Gedanken gefangen zu nehmen, die Täuschung abzulehnen und ihr das Wort entgegenzusetzen. Wie es bei der Sünde ist, so ist es auch bei der Krankheit. Wie die Ursache hereinkommt, so auch die Nebenprodukte. Kann Satan dich ohne deine Erlaubnis zum Sündigen bringen? Nein. Wie kann er dich dann ohne deine Erlaubnis einfach krank machen? Wenn er das bei Jesus nicht konnte, dann kann er es auch bei dir nicht tun. Was tut Satan also? Er ist ein Lügner, ein Verführer und ein Betrüger. Er zieht auf der Erde umher und sucht nach Menschen, die sich von ihm verführen lassen, damit er sie verschlingen kann. Erniedrigt euch also unter die starke Hand Gottes, damit er euch zur rechten Zeit erhöht. Euer ganzes Sorgen wirft auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Behaltet einen klaren Kopf, bleibt wach. Euer Kläger, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe, der jemanden zum Verschlucken sucht. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass dieselben Leiden allen euren Geschwistern in der Welt auferlegt werden. 1 Petrus 5, 6-9. Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Diese Bibelstelle durchlöchert die Theologie der Menschen, Satan könne einfach ohne deine Erlaubnis eindringen und tun, was er will. Wenn er jeden verschlingen kann, wenn er mit jedem machen kann, was er will, warum tut er es dann nicht einfach? Wenn Satan einfach in deinen Körper eindringen und dich krank machen könnte, warum tötet er dich dann nicht einfach? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Hast du schon genug von meinen Fragen? Nun, hier kommt eine weitere. Wenn Satan diejenigen sucht, die er verschlingen kann, wer sind dann die, die er verschlingen kann? Satan kann nur diejenigen verschlingen, die Sorgen haben. Deshalb wird dir gesagt, dass du ihm widerstehen sollst. Wem sollst du widerstehen? Den Sorgen. Das Wort Sorgen ist im Griechischen das Wort Merinma, das einfach Ängste oder Befürchtungen bedeutet. Gott sagt uns, dass wir unsere Ängste, Befürchtungen und Sorgen auf ihn werfen sollen, da er für uns sorgt. Es mag heuchlerisch erscheinen, dass Gott sich sorgen darf, wir aber nicht. Aber das Wort Sorge in Bezug auf Gott ist das griechische Wort Melo, das sich um etwas kümmern oder das Objekt der Zuneigung sein bedeutet. Gott will nicht, dass du dich sorgst, denn seine Aufgabe ist es, für dich zu sorgen. Aber der Moment, in dem wir anfangen, uns zu sorgen, ist der Moment, in dem wir Gott vom Thron unseres Lebens stoßen und wir seinen Platz einnehmen, um nun selbst der Versorger unseres Lebens zu werden. Deshalb wird uns gesagt, dass wir unsere Sorgen auf den Herrn werfen sollen. Du musst deine Sorgen töten, warum? Weil dich sonst deine Sorgen töten. Der Sämann sät das Wort. Neben dem Weg, gesät, das sind die, wo das Wort gesät wird und sie nicht hören, kommt gleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät wurde. Auf das Felsige gesät, das sind die, wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freude an. Sie haben aber keine Wurzel in sich, sondern sind wechselhaft. Wenn dann Bedrängnis kommt oder Verfolgung wegen des Wortes, ist es ihnen gleich ein Ärgernis. In die Dornen gesät, das sind andere, sie haben das Wort gehört, aber die Sorgen der Welt, die Täuschung des Reichtums und die Sehnsüchte um die übrigen Dinge kommen herein und ersticken das Wort, es wird fruchtlos, Markus 4, 14-19. Im Gleichnis vom Sämann erklärt Jesus, wie Menschen in ihrem Leben Frucht bringen. Aber wie du sehen kannst, ergreift nur ein kleiner Prozentsatz der Menschen tatsächlich das Wort und bringt in ihrem Leben Frucht. Warum ist das so? Einer der Hauptgründe findet sich in Markus 4, 19. Dann schleichen sich die Sorgen und Ängste der Welt und die Ablenkungen des Zeitalters, das Vergnügen und die Freude, der falsche Glanz und die Täuschung des Reichtums und das Verlangen und der leidenschaftliche Wunsch nach anderen Dingen ein und ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar, Markus 4, 19. Wir sind ein Volk voller Sorgen. Wir sorgen uns um Geld, Gesundheit, Kinder, Arbeit und so weiter. In der Kultur der Welt scheint es eine mitfühlende Sache zu sein, sich Sorgen zu machen, vor allem um geliebte Menschen, aber lass dich davon nicht täuschen. Die Sorgen der Welt sind einfach nur ein Wolf im Schafspelz. Die Sorgen kontrollieren dich, und die Sorgen werden dich töten, wenn du sie nicht kontrollierst und tötest. Die Sorgen bewirken, dass du dich auf die Welt konzentrierst und nicht auf Gott. Wenn du Angst davor hast, was deine Kinder tun oder nicht tun könnten, hör auf damit. Weißt du, warum? Weil du dann die Tür öffnest und Satan in dein Leben einlädst, in deinem Haus zu sitzen, Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen und zu tun, was immer er will. Und dann, wenn Satan anfängt, dein Leben zu zerstören, sagen die meisten Christen, ich lasse Satan nicht in meinen Körper eindringen. Ich nutze meine von Gott gegebene Autorität, um ihn hinauszuwerfen. Nun, das ist toll, wenn du deine Autorität nutzt und ihn rauswirfst. Aber warum gehst du nicht noch einen Schritt weiter und lässt ihn gar nicht erst rein? Hast du jemals vom armen alten Hiob gehört? Nun, Hiob war nicht arm und er war auch nicht krank, bis er anfing, sich Sorgen zu machen. Wölwö mir Angst war, das hat mich getroffen, wölwö mir Kraute, das kam über mich, Hiob 3, 25. Was du fürchtest, das vererst du. Hiob lebte in Angst, er machte sich Sorgen um seine Kinder und das kostete Hiob fast alles, was er hatte, einschließlich seines Lebens. Die Sorgen Hiobs waren es, die es Satan ermöglichten, in sein Leben einzudringen und seine Familie zu verschlingen. Satan will, dass du dich um das sorgst, um das sich auch die Welt sorgt. Deshalb sage ich meiner Familie und meinen Partnern immer, schützt euren Frieden. Satan will, dass du deinen Frieden loslässt und dich an den Sorgen festhältst. Wenn er dich dazu bringen kann, dich zu sorgen, hat er dich dazu gebracht, dich selbst zu besiegen. Ich möchte, dass du das ganz klar siehst, Satan kann nicht unerlaubt in dein Leben eindringen. Es ist kein unerlaubtes Eindringen, wenn er deine Erlaubnis hat. Ob bewusst oder unbewusst, wir sind diejenigen, die der Sünde und Krankheit in unserem Leben die Tür öffnen. Falls du jemals eine Frage dazu hast, schau immer auf Jesus. Lass deine Vereinigung mit Christus den Filter für das sein, wer du bist, was du hast, für deine Beziehung zum Vater, dein Verhältnis zu Satan und für deine Autorität und Fähigkeiten auf der Erde. Jesus ist unser Maßstab für die Position und den Besitz eines Mannes bzw. einer Frau, die mit Gott erfüllt und vereint sind. Das Einzige, was Satan dir antun kann, ist, deiner Seele Gedanken, Ideen und Vorschläge zu unterbreiten. Er will dein Gedankenleben mit Täuschungen füllen, damit dein Leben zerstört werden kann.